Achte Lektion. Körper. Gesunder Geist im gesunden Körper. Der Kopf. Голова. Kopf. Das Leib. Тело. Leib. Der Arm. Рука. Arm. Die Arme. Das Bein. Нога. Bein. Die Beine. Die Hand. Ладонь. Hand. Die Hände. Der Fuß. Ступня. Fuß. Die Füße. Der Ellbogen. Локоть. Ellbogen. Das Knie. Колено. Der Finger. Палец руки. Finger. Die Finger. Die Zehe. Палец ноги. Zehe. Die Zehen. Der Daumen. Большой палец. Daumen. Die große Zehe. Большой палец ноги. Die große Zehe. Der kleine Finger. Мизинец. Der kleine Finger. Die kleine Zehe. Мизинец ноги. Die kleine Zehe. Der Hals. Горло, шея. Hals. Der Nacken. Затылок. Nacken. Die Brust. Грудь. Brust. Der Rücken. Спина. Rücken. Der Bauch. Живот. Bauch. Das Kreuz. Поясница. Kreuz. Der Mensch hat zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Das Gehirn. Мозг. Gehirn. Das Herz. Сердце. Herz. Der Magen. Желудок. Magen. Die Lunge. Легкое. Lunge. Die Leber. Печень. Leber. Die Niere. Почка. Niere. Der Darm. Кишка. Darm. Die Därme. Der Blinddarm. Слепая кишка. Der Blinddarm. Der Knochen. Кость. Knochen. Die Knochen. Die Wirbelsäule. Позвоночник. Wirbelsäule. Die Galle. Желчный пузырь. Galle. Die Blase. Мочевой пузырь. Blase. Leib und Seele. Тело и душа. Leib und Seele. Gesicht. Das Auge. Glas. Auge. Die Augen. Die Augenbraue. Бровь. Augenbraue. Die Augenbrauen. Das Ohr. Ухо. Ohr. Die Ohren. Die Nase. Nos. Nase. Der Mund. Rot. Mund. Die Münder. Die Lippe. Guba. Lippe. Die Lippen. Die Zunge. Язык. Zunge. Das Kinn. Подбородок. Kinn. Die Wange. Die Backe. Щека. Wange. Backe. Die Wangen. Die Backen. Der Backenknochen. Скула. Backenknochen. Die Stirn. Lob. Stirn. Das Haar. Die Haare. Волосы. Haar. Haare. Krankheiten. Grippe. Angina. Katar. Allergie. Angina pectoris. Stenokardie. Angina pectoris. Masern. Kurz. Masern. Scharlach. Skarlatina. Scharlach. Bronchitis. Radikulitis. Gastritis. Windpocken, Vitrinaja Ospa. Windpocken. Die Pest. Chuma. Die Pest. Die Cholera. Die Blinddarmentzündung. Appendizit. Die Blinddarmentzündung. Sklerose. Neurose. Schizophrenie. Das Trauma. Trauma. Trauma. Die Traumen. Der Stress. Die Schlaflosigkeit. Bissonnica. Schlaflosigkeit. Der Arzt behandelt den Patienten und heilt ihn. Врач лечит пациента и исцеляет его. Der Arzt behandelt den Patienten und heilt ihn. Der Patient lässt sich behandeln und erholt sich von seiner Krankheit. Пациент лечится и поправляется. Der Patient lässt sich behandeln und erholt sich von seiner Krankheit. Ärzte. Der Therapeut. Der Internist. Psychotherapeut. Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Frauenarzt. Rheumatologe. Kardiologe. Chirurg. Tierarzt. Veterinär. Die Krankenschwester. Medsestra. Krankenschwester. Der Krankenpfleger. Sanitar. Krankenpfleger. Heilmittel. Die Arznei. Die Medizin. Die Massage. Die Impfung. Privivka. Impfung. Der Umschlag. Kampris. Umschlag. Die Umschläge. Das Bad. Wanne. Bad. Die Bäder. Das Fußbad. Die Spritze. Ukol. Spritze. Eine Spritze geben. Сделать укол. Eine Spritze geben. Die Watte. Die Binde. Kräutertee. Чайстрав. Kräutertee. Johanniskraut. Зверобой. Johanniskraut. Pfefferminz. Мята. Pfefferminz. Hagebutte. Плоды шиповника. Hagebutte. Hagebuttentee. Sportarten. Gymnastik. Leichtathletik. Schwerathletik. Boxen. Ringen. Judo. Hockey. Volleyball. Basketball. Handball. Federball. Badminton. Federball. Tennis. Tischtennis. Skilaufen. Lyže. Skilaufen. Skifahren. Горные лыжи. Skifahren. Sport treiben und gesund bleiben.